Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labazin. Und weil der Zug kütt und der Trömmelje jeht, ist hier das Zeilenende und ich, Hallo, wir sind euer kulturell wertvoller Deutschtums-Podcast. Der Podcast, in dem Alice Weidel und der Typ mit der Hundekrawatte ihre Inspiration hernehmen. Also ich habe rausgefunden, wer ich bin. Ich bin der Aushilfs-Jedi. Glück auf! Müssen wir uns anmoderieren nach so vielen Jahren? Also, ja genau. Guten Tag, ihr wisst, wer wir sind. Ihr habt die Scheiße gefälligst angeschaltet. Da wisst ihr auch, wer wir sind. Ich meine, uns lädt man ja jetzt auch nicht aus Versehen runter, oder? Das muss ja. Man ja schon wollen. Das ist wie Markus Lanz auch. Ja, ich hatte irgendwo letztens eine sehr seltsame Begebenheit. Irgendwie haben die in einem Podcast noch ewig in 3 Tage erklärt, wie sie aufs Thema kommen. Und was das Thema ist. Und ich dachte mir so, warte mal, Leute, ich habe mir die Folge runtergeladen. Ich weiß, wie der Folgentitel ist. Ich weiß, worum es geht. Ja, das heißt, ihr braucht mir jetzt eigentlich nicht mehr erklären, was das Thema sein könnte. Ja. Also so Rätselraten, so, na, was könnte es wohl heute sein, worüber wir reden? Also ich sag mal so, wenn ich mir unsere Folgentitel so anschaue, dann ist das meistens durchaus erklärungsbedürftig, welches Thema die Menschen und Wombats und Wombatantinnen hier so und Wombatunten natürlich erwartet. Genau, aber wir sprachen ja zuletzt über die Ursprünge der deutschen Geschichte. Ja, Deutsch mit U. Hast du noch so ein bisschen im Hinterkopf so, welche Stämme waren da so wichtig? Ja, ich habe das nochmal nachgelesen in der Nachbereitung zur Folge. Das ist jetzt quasi der Faktencheck. Und Wikipedia sagt, dass Deutschland eigentlich von Hermann S. Deutschländer gegründet worden ist und daher auch der Name kommt, das gar nichts mit irgendwelchen Stämmen zu tun hat, die du da zitiert hast. Ach so. Ja, kann dich also beruhigen. Das waren alles Fake News, was wir da in der Folge erzählt haben. Okay, erinnerst du dich noch an die Geschichte der Skovilen? Das ist diese Währung für scharfe Chilischoten, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, die Skovilen ist vielleicht ein eigener Tribe. Okay, müssen wir jetzt eigentlich zukünftig, wenn das sonst schon keiner macht, also irgendwelches Fact-Checking hier in Deutschland betreiben, müssen wir uns jetzt eigentlich zukünftig in den nächsten 4 Jahren selber Fact-Checken immer mal wieder so? Ja. Welchen Schluss wir jetzt in der letzten Folge eigentlich gelabert haben? Das heißt, wir müssen in Zukunft aber auch festlegen, welche Folge wo kommt und die der Reihenfolge nach aufnehmen, oder? Ja, wir haben ein anderes Problem. Wir sind ein Satire-Podcast. Wir haben dieses Satire-Label. Und normalerweise kriegst du ja immer dann Feedback und Rückmeldung, wenn du irgendeinen Scheiß erzählst, weil irgendwer wird dich immer korrigieren im Internet. Mhm. Du kennst diesen einen Mann, der abends noch am Rechner sitzt und seine Frau sagt, Schatz, komm ins Bett. Und sagt einer, ja gleich, liegt noch jemand falsch im Internet. Ja. Ja, das wird bei uns nicht passieren, weil alle würden glauben, das, was wir hier erzählen, ist Satire. Meinst du, wir bekommen böse Briefe, wenn wir aus Versehen mal die Wahrheit sagen? Sowas wie Friedrich Merz ist ein egoistisches Stück Scheiße. So rein beispielhaft, nicht, dass ich das sagen würde, aber so mal als Beispiel, wenn ich das sagen würde. Würde ich dafür korrigiert dann werden, wenn das aus Versehen die Wahrheit ist? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, die meisten Leute nehmen uns nicht ernst, weil sie glauben, alles, was wir sagen, ist Satire. Ja. Selbst wenn wir quasi mal das Richtige, selbst wenn wir mal sagen, was wir meinen, auch wenn man gar nicht sagen kann, dass man meint, was man sagt, weil dann ja nicht gewusst werden kann. Ne? Das ist erstaunlich deep. Ja, du kannst halt nicht sagen, dass du meinst, was du sagst, weil dann ja niemand wissen kann. Ja, wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Wir können die Folge eigentlich an dieser Stelle beenden, da war schon so viel drin. Tschüss, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Nein, also wir müssen jetzt irgendwie die Brücke schlagen 500 nach Christus bis, keine Ahnung, 1500 nach Christus, weil das ist so dieses Mittelalter. Ja, so die einen sagen so, die anderen sagen so. Genaue Datierung immer schwierig. Und weil ein Deutscher zu dem Zeitpunkt noch nicht die Glühbirne erfunden hat, nennt man es ja doch das dunkle Mittelalter. Mhm. Spoiler übrigens für die nächsten Folgen. Ein Deutscher hat die Glühbirne auch danach nicht erfunden. Schade eigentlich. Das erklärt, warum es in Deutschland immer noch so düster ist. Genau. Ja, wir sprechen über das Mittelalter und zwar über die wichtigsten Dinge von 500 bis 1500. Also, weil der Mann mit der Hundekrabbe, der ja mal gesagt hat, die deutsche Geschichte ist so reichhaltig an Informationen und Geschichten. Berichten, also das Schwierige am dunklen Mittelalter oder am finsteren Mittelalter ist ja, dass man nicht so genau weiß, wann welches Ereignis genau so passiert ist. Also klar, du kannst sagen 1066 Schlacht bei Hastings, mhm. Du kannst sagen 1077 Gang nach Canossa. Mhm. Aber ansonsten so genau ist es nicht datierbar, ganz häufig. Und wir fangen mal mit einer Geschichte aus dem 9. Jahrhundert an. Mhm. Und zwar geht es um Augsburg. Ja. Da behauptete ein Bauer, sein Huhn könne die Zukunft voraussagen. Ja. Und der hat dann quasi tatsächlich so Körner verstreut. Ja. Und das Huhn pickte dann die Körner. Ja. Und daraus konnte man dann so Zukunftsereignisse ablesen. Mhm. Also dieser Huhngang, wie das Huhn dann quasi durch die Körner durchgegangen ist, hat dann ein Zukunftsereignis. Und daraus konnte man dann lesen, was die Zukunft hergibt. Und das hat der Bischof von Augsburg tatsächlich mal getestet. Okay. Also er hat quasi gesagt, hier, Huhn, sag mir die Zukunft voraus. Und da kam der Bauer und der hat dann gelesen, was das Huhn vorausgesagt hat. Und das Huhn hat einen Krieg vorhergesagt. Mhm. Und daraufhin hat man das Huhn geopfert. Okay. Weiß man also du kennst die Geschichte mit Don't kill the messenger. In Augsburg hat man es damals nicht gewusst. Ja. Weiß man aus der historischen Überlieferung noch, wie es hieß? Nee. Okay. Okay. Naja. Ja gut, also ich meine, also ich sag mal so, jeder ARD-Brennpunkt mit sogenannten Terrorismusexperten, da könnte man problemlos eigentlich auch ein Huhn hinsetzen, das irgendwie aus dem Gang durch die Körner die Zukunft voraussetzt, ist genauso zuverlässig. Da kann man auch was für die Gegenwart draus lernen. Ja, und wie gesagt, das Huhn wurde am Ende trotzdem geopfert. Man weiß übrigens nicht, wie es dann zubereitet wurde. Das ist auch nicht überliefert, leider. Ja. Ich hätte ja gesagt, man hätte da Chicken Nuggets draus machen können und dann hätte man quasi verschiedene Jungfrauen das wiederum aufpicken lassen, um die Zukunft vorhersagen zu können. Aber ja, das weiß man nicht. Ja, gut. Aber Hühner sind ja jetzt keine Fastenspeise. Genau. Ja. Erzähl du mal, genau. Was gab's so im Mittelalter? Genau, also was hingegen eine Fastenspeise war, das ist ja so der Commonplace, wenn man über das Mittelalter eigentlich redet, das Biber. Fastenspeise sind. Biber? Weil Biber der mittelalterlichen Vorstellung nach Fische waren. Und ich finde, das ist eigentlich tatsächlich, das ist total klug, weil das hängt mit der Tatsache zusammen, dass diese Einteilung in Fische und andere Tiere ja diese alltagspraktische Relevanz hatte, dass man in Fastenzeiten Fischen essen durfte. Also im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, hat man Biber gefressen. Da hat man Biber gegessen, bevorzugterweise in Fastenzeiten, weil man musste ja irgendwie, man hat nicht immer einen Fisch zur Hand, musste man seinen Speiseplan halt hin und wieder auch mal mit Biber bereichern. Und also, ich finde das, also, und der, weißt du, was der Grund dafür ist, dass man Biber als Fisch klassifiziert hat? Weil sie ganz viel im Wasser rumhängen? Fast. Fast. Es ist der schuppige Schwanz. Und also mal ganz ernsthaft, also es ist ja letzten Endes auch kein willkürlicheres Kriterium, als das heute der Feld-, Wald- und Wiesendeutsche macht. Der sagt ja meistens irgendwie, alle Fische haben Kiemen, ist auch nicht so ganz richtig, aber ist ähnlich willkürlich wie die Tatsache, dass so ein Biber einen schuppigen Schwanz hat. Und ich finde auch, also ich finde, da hat der Mann mit der Hundekrawatte auch mal recht. Ne? Also das ist diese großartige deutsche Geschichte, da kann man eigentlich auch was draus lernen. Wir haben ja nämlich darüber Gedanken gemacht, wie man das auch auf die heutige Zeit anwenden, dieses mittelalterliche Wissen anwenden könnte. Hast du eine Idee, wie man das gut gebrauchen könnte? Die Definition von, also die Umdefinition im Rahmen von Möglichkeiten. Genau. Wie könnte man das? Naja, Schulden könnte man damit zumindest anders definieren, oder? Zum Beispiel. Also, in Vorschlag? Zukunftsinvestitionen Zum Beispiel. Ja, das ist sehr schön. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass, ne, es ist ja irgendwie mit Blick auf Klima wäre es ja eigentlich irgendwie ganz gut, wenn wir alle mehr vegetarisch essen würden. Ne? Und dann gibt's ja Menschen, die halt trotzdem nicht auf ihr Steak verzichten können. Dann habe ich gedacht, also ne, so ein Rind steht auf der Wiese, eine Blume steht auf der Wiese. Also eigentlich könnte man ja, ne, so ein Steak auch vegetarisch nennen. Ja, ich überlege gerade, da könnte man doch, wenn diese Orchideen nicht so ganz häufig giftig wären an einigen Stellen, könnte man ja mehr Orchideen, weiß ich, die haben ja auch solche hängenden Euter, ja, wie Kühe. Zum Beispiel. Hat auch quasi Euter. Vanille, die Vanille ist doch eine Orchidee. Ja, möglich. Ja. Weiß ich nicht. Also die, bin, ja, bin. Ja, perfekt. Also gibt gleich Vanillemilch und ist auch noch vegan. Träumchen. Bin kein Botaniker. Ja, genau. Aber du siehst, du hast jetzt definitiv mehr Möglichkeiten, dich vegetarisch zu ernähren. Also wenn du pesketarisch, also Fisch, dann kann man Biber durchaus auf den Speiseplan mit aufnehmen. Und wie gesagt, wenn du rein vegetarisch leben möchtest, einfach mal so hin und wieder so ein Rindersteak. Wie schmeckt denn Biber? Das weiß ich nicht genau. Aber wie gesagt, es ist, aber muss wohl. Also du hättest sagen können, werdet jetzt wie Hühnchen. Man kann sagen, die allgemeine Antwort nehmen können, wie Hühnchen. Ja, aber dann würden wir uns im Kreis drehen und ich dachte, du hast jetzt nicht noch eine Hühnergeschichte mitgebracht. Wer weiß, vielleicht habe ich 4 Hühnergeschichten aus dem Mittelalter. Nein, nee, die Frage drängt sich mir deswegen auf, weil frisst man heute noch Biber? Also essen möglicherweise indigene Völker, wenn die da irgendwie naturnah leben, fressen die noch Biber? Also der europäische Biber ist ja Dingsee. Der ist streng geschützt. Meerschweinchen sind ja nur kleine Biber, die sind gelten als Delikatesse. Ich glaube, Nutria wird manchmal gegessen, aber da will ich die anderen nicht. Und das sind auch nur zu groß geratene Biber am Ende des Tages. Okay, ich frage deswegen, weil Schwan ist ja zum Beispiel etwas, was man ja nicht isst, weil es einfach scheiße schmeckt. Ja, und weil sie alle der Königin gehören und nur die Königin Schwäne essen darf. Ah nee, der König, Entschuldigung. Wir haben keine Königin und keinen König heutzutage. Doch, Charles der Dritte? Ja, aber das ist nicht unser König. Das kannst du nur für dich entscheiden. Also ich akzeptiere lieber Charles den Dritten als meinen König, als Friedrich Merz, als meinen Bundeskanzler. So realistisch müssen wir auch einfach mal sein. Ich hoffe, Friedrich Merz ist noch Bundeskanzler, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Ich wollte gerade sagen, die Folge kann ganz schlecht, Alter. Na gut, also auch nur für den Fall, Friedrich, Alice Weidel ist weniger meine Königin, als das Charles der Dritte ist. Okay. Kennst du Sankt Bonifatius? Das ist ein Heiliger. Genau. Und der hat ja nicht. Ist das nicht der Apostel der Deutschen? Genau, der Missionar der Deutschen. Ja, der ist zu den Friesen gegangen und wurde da umgebracht, weil er sie missionieren wollte. Zu den Krisen? Zu den Krisen, ja. Zu den Krisen der Welt. Habe ich jetzt deine Pointe geklaut? Nein, der ist wirklich zu den Krisen, ach, zu den Friesen, oder? Zu den Friesen, das ist die, wo Otto auch herkommt. Ah, ja, und zwar im 8. Jahrhundert war das. Ja. Da ging der Sankt Bonifatius zu den Friesen. Ja. Und hat ihm die Haare geschnitten. Genau. Aber zuvor war der Missionar der Deutschen rechtsbrüchig geworden. Er hat hat man ein SPD-Parteibuch bei ihm gefunden? Nein. Ja gut, das wäre ja auch kein Rechtsbruch. Ja, und zwar wurde er von einem Bischof verurteilt. Skandalös. Ja, der Grund, warum er verurteilt wurde, er muss in einer schwierigen Situation irgendwie ein kirchliches Gesetz gebrochen haben. Schlimm, schlimm, schlimm, schlimm. Und die Strafe hat er dann natürlich auch demütig angenommen. Jetzt ist allerdings die Frage, wer hat ihn verpfiffen? Sozialdemokraten. Nein. Zur Abwechslung nicht. Nein, was schätzt du, wer verpfeift einen Missionar der Deutschen? Die Schweizer. Nein, zudem gab es die im 8. Jahrhundert noch nicht. Helvetia gab es im 8. Jahrhundert bestimmt schon. Da gibt es ja, ein Asterix-Band sogar drüber und das war vor Christi Geburt. Ja, aber die gehörten ja so ein bisschen dazu, zu dem ganzen Bums hier. Die gehörten witzigerweise, glaube ich, damals zum Schwabenherzogtum sogar irgendwie. Teilweise. Ist mir relativ egal. Wer könnte ihn noch verpfiffen haben? Der Bischof. Der Heilige Geist. Nein. Gott. Nein. Jesus. Nein. Der Papst. Nein. Die Königin von England. Nein. Die gab es damals sowieso auch noch nicht, aber es gab einen König, glaube ich. Ja, aber der wird doch verheiratet gewesen sein, oder? Ja, aber da war das eine Prinzessin vielleicht. Nein, er selbst. Er selbst hat einen Fehler begangen und ist dann, also seit St. Bonifatius war der letzte Christ, der quasi einen Fehler eingestanden hat und sich verurteilen hat lassen. Sorry, wie dumm kann man sein? Das wäre ja so, als wenn sich Jens Spahn selber anzeigen würde, dass er sich irgendwie wegen Maskendeals bereichert hätte. Also das wäre ja total widersinnig. Deswegen sage ich, also die deutsche Geschichte geht zurück auf St. Bonifatius, das war der letzte Christ, vielleicht war er Demokrat, der quasi seinen eigenen Fehler eingestanden hat und dann gesagt hat, ach nö. Okay. Dann verklagt mich doch, ich verklag mich selber. Okay. Kein zukunftsfähiges Konzept offenbar. So wie ich genau. Das sehe, oder? Löst sich da das irgendwie auf die Gegenwart sinnvoll? Weiß ich nicht. Erzähl du doch mal. Was gibt's denn? Ich hätte 1184 im Angebot, den Erfurter Latrinensturz. Oh ja, der ist schön, den kenne ich. Ne? 1184 zum Hoftag in Erfurt. Das ist jetzt eigentlich, also Hoftag ist eigentlich nur ein Treffen zwischen dem römisch-deutschen König und einigen seiner Lehnsmannen. Das große Ding habe ich gerade wieder vergessen, wie es heißt. Heißt nicht Hoftag. Es begab sich jedenfalls, dass bei diesem Erfurter Latrinensturz etwa 60 Anwesende zu Tode kamen, weil der Boden ihres Konferenzraumes morsch war. Das ist super. Die sind zwei Stockwerke tief in die Abtriebgrube gefallen. Irgendwie diverse lokale Herrscher auf Grafenebene kamen dabei um. Und man fragt sich irgendwie, also ich habe mich gefragt, wieso man sich da auch heute noch dran erinnert. Irgendwie, also das ist so, es war jetzt so lokal irgendwie bedeutsam, wie gesagt, es war ein Hoftag. Wahrscheinlich ist es irgendwie in der Chronik mal festgehalten wurde, aber ich dachte mir, also das dürfte wahrscheinlich deswegen noch in den Chroniken stehen, weil es tatsächlich vielleicht einfach Baumaßnahmen verändert hat. Weil du darfst nicht vergessen, das Problem war wirklich, ich kenne diese Geschichte, ich habe die witzigerweise aufbereitet für etwas. Ich habe mich mal irgendwo beworben und da musste man solche Stories recherchieren und aufbereiten. Da habe ich das voraufbereitet und zwar war das Problem folgendes. Die hatten die Latrinengrube, ja. Hatten die wirklich unter diesem Konferenzraum oder unter diesem Hof, diesem Saal, also diesem großen auch Tanzsaal und was weiß ich was. Ja. Und das Interessante ist, durch diese aufsteigenden Dämpfe, also nennen wir das Kind beim Namen, durch Urin und Scheiße, die beide als Körperflüssigkeiten und Körperexkremente da rauskommen, die kommen alle so warm raus. Ja. Und das hält sich auch relativ gut warm. Mhm. Das gärt ja auch so ein bisschen vor sich hin. Ja, es wird dann richtig heiß. Und diese Gärung und dieses Warmwerden ist natürlich ständig warme Luft unter diesem Ding und dadurch ist dieses Holz immer relativ gut feucht gewesen. Mhm. Und relativ gut feuchtes Holz schimmelt unheimlich schnell und wird halt unheimlich gut pfui. Mhm. Und dementsprechend deswegen ist dieses Ding eingestürzt. Okay. Das heißt, und das Schlimme ist, das muss man doch dazu sagen, die sind da nicht nur runtergestürzt, du hast das Problem, dass diese Grube natürlich auch extrem voll ist und du hast da aber nichts, wo du jetzt irgendwie sagen kannst, ach ja, da kannst du dich irgendwo festhalten. Mhm. Das heißt auf Deutsch, du stürzt in diese Grube. Das ist nicht wirklich so, dass du da wahrscheinlich schwimmen kannst wie in Wasser. Nö, wahrscheinlich eher nicht. Sondern das wird eher so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so ein Sumpf. Ja, sehr morastig. Also da wird man drin versinken und nicht so schön und ja. Genau, und da werden wahrscheinlich auch einige wirklich lokale Herrscher gestorben sein. Und also wir können jetzt mal davon ausgehen, wenn das nicht passiert ist, dann war das eine Red Wedding. Wahrscheinlich. Das ja, ist schön. Und man hat dann einfach nur diese Geschichte erzählt mit, ja, die sind in der Scheiße ertrunken. Ja. Weißt du, warum ich mir gedacht habe, dass das auch, dass man sich auch heute noch daran erinnert? Nee. Weil man daran sehen konnte, dass auch schon im Mittelalter die braune Gefahr drohte. Aber ich auch on a more serious note, ich denke, was wir daraus lernen können, ist, wir haben ja, ne, gesagt, also Heinrich der VI. War, ne, habe ich gar nicht erwähnt, Heinrich der VI. War damals der deutsche König und der hat überlebt. Und der Gast, okay, der Gastgeber auch, das war der Erfurter Bischof. Oh, nice. Okay. Und die haben überlebt, pass auf, weil die in einer gemauerten Fensternische gesessen haben. Das heißt, was lernen wir daraus für die Gegenwart? Die beiden waren schwul? Nein. Und haben da rumgeschnullert in der Fensternische? Immer Fensterplätze buchen. Mal ganz ernsthaft, die saßen doch sicherlich irgendwie im Fenster und haben rumgemacht. Ja, wahrscheinlich. Also davon ist auszugehen, also es war mittelalterliche Bromance. Da gab es im Mittelalter, das wissen viele ja nicht, aber im Mittelalter gab es ja keine Frauen. Frauen sind eine Erfindung der Moderne. Damit müssen wir uns dann erst nach, wann lassen wir die Neuzeit beginnen? 1498, 1520, so um den Dreh rum. 1798 wäre marxistische Geschichtsschreibung. Also Frauen erst danach auf jeden Fall. Also moderne, die Entschuldigung, Neuzeit, nicht moderne. Nein, also die Renaissance geht so 1452 los mit... Die Renaissance, die italienische Renaissance wird in der deutschen Geschichtsschreibung zum Mittelalter gerechnet. Also frühestens Wiederentdeckung Amerikas. Also normalerweise gehst du so, 1452 war die Reconquista durch? Ja, könnte hinhauen. Ja, das nimmt man eigentlich so, Buchdruck, Reconquista und Co. Also die Klassiker in der Geschichtsschreibung sind eigentlich die Entdeckung Amerikas und der Thesenanschlag Luthers für den Beginn der Neuzeit. Ja, aber Entdeckung Amerikas halt war ja Erik der Wikinger. Ja, also aber die kolumbianische Wiederentdeckung. Aber trotzdem, das sind so die klassischen Daten. Beziehungsweise, weißt du, wer Amerika entdeckt hat? Das war Julius W. Deutschländer, das war der Schwiegervater von dem anderen Herrn Deutschländer. Nein, die amerikanischen Ureinwohner, weil die haben da gewohnt. Naja, aber du kannst ja nichts entdecken, was du schon kennst. Also so ehrlich müssen wir sein, also das ist ja, außer du kommst in die Pubertät, ich meine, da entdeckt man ja auch irgendwie seinen Körper manchmal neu, aber trotzdem. Entschuldigung, ich glaube nicht, dass die indigenen Völker da ständig am gleichen Ort waren, sondern durch die Gegend gewandert sind. Also haben die Goten auch irgendwann Italien für sich entdeckt. Also Moment, hast du gerade behauptet, dass die Goten Amerika entdeckt haben? Nein, aber die Goten haben Italien für sich entdeckt. Ja, aber Christoph Kolumbus ist ja quasi Italiener. Das heißt, die Goten haben Christoph Kolumbus entdeckt. Und damit naja, Amerika. Lass uns mal im Mittelalter bleiben und nicht in die Neuzeit mit Entdeckung Amerikas und Co. Naja, Kolumbus ist ja im Mittelalter dann noch geboren, auf jeden Fall. Aber gut, was hast du uns noch mitgebracht? Wir springen mal von Heinrich dem VI. Zu Heinrich dem IV. Ist das jetzt ein Sprung vor oder ein Sprung zurück? Und Heinrich der IV. War ja der berühmt-berüchtigte Gang nach Canossa, richtig? Ja, das war der mit dem Cabanossi. Genau. Und den ließ der Papst Gregor der VII. Was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ließ er diesen 3 Tage lang in der Kälte warten. Ja. Und als er dann endlich reinkam, im Jahre 1077, hat ihm ein päpstlicher Berater stinkewütend erstmal eine verpasst. Also so richtig eine gescheppert. Und mit was? Mit Recht. Genau. Das war eine göttliche Strafe, oder? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es ist übrigens nicht überliefert, welcher päpstliche Berater es war. Es ist nur überliefert, dass es ein päpstlicher Berater war, der ihm eine Ohrfeige verpasst hat. Wahrscheinlich war es der Papst selber. Und weil das macht sich nicht so gut, wenn der Papst ein Schläger ist, hat man dann die Geschichte geklittert, dass es halt ein päpstlicher Berater war. Heinrich der IV. Die waren im Mittelalter auch nicht sonderlich kreativ, ne? Nee, warum auch? Das eigentlich Interessante ist ja, an der Stelle hätte ja eigentlich Heinrich der IV. Nur sagen müssen, ach so, wir sind gar keine Christen mehr. Na dann schützen wir den Papst halt nicht mehr. Muss er halt mal gucken, was er macht. Also die Franzosen schützen ihn nicht, die Engländer schützen ihn nicht, wir schützen ihn nicht. Muss er halt mal gucken, geht halt die Welt im Notfall unter, ist uns doch egal. Ja gut, aber auf der anderen Seite, ich meine, so ohne göttlichen Beistand ist halt auch schwer. Kann er ja mal in den USA fragen. Die werden in ein paar Jahrhunderten gegründet. Vielleicht findet er da Unterstützer. Oder kann er ja mal einen Botschafter nach China schicken. könnte in Saudi-Arabien nachfragen. Wie sah denn die Welt im Jahr 1077 in China aus? Keine Ahnung, das ist ja witzigerweise keine Frage, mit der sich die Geschichtswissenschaft beschäftigt, sondern das ist ja was für die Sinologie. Okay, dann hau du mal raus. Was hast du denn Schönes als Drittes? Ich habe den 17. Februar 1500 mitgebracht. Die Schlacht bei Hemmingstedt. Es ist ja so, wenn man sich mit dem Mittelalter beschäftigt, dann kommt man ja irgendwie so, also man hat da ja so diffuse Vorstellungen von Staaten, also die sind dann zwar irgendwie so Herzogtümer und Grafschaften und sowas, aber die funktionieren ja irgendwie so, wie wir uns territoriale Nationalstaaten auch vorstellen, immer. Also das ist ja so das, was wir denken. Aber das finde ich, was das Witzige am Mittelalter ist ja, also dann gibt's ja, ne, da gibt's so lauter kleine Grafen und Könige und dann vielleicht noch so ein paar kleine freie Städte dazwischen, aber dann gibt's beispielsweise sowas wie Dithmarschen. Und Dithmarschen, die haben so in mehr oder minder glücklicher Selbstverwaltung durch die Tings gelebt. Da hat irgendwie so, da haben zwar irgendwelche Adligen manchmal gesagt, das ist so mein Territorium, aber in der Praxis haben da die Großbauern einfach den Ton angegeben. Da gab's nur formal so einen Adligenherrscher, aber so realita gar nicht mehr. Und in der Schlacht bei Hemmingstedt hat die Freie Bauernrepublik Dithmarschen eine Schlacht gegen den König von Dänemark, Norwegen und Schweden besiegt. Und zwar, das war einfach so, ich habe das gelesen und dachte mir, wie blöd kann man eigentlich sein? Die königlichen Truppen sind nämlich mit ihrer schwer gepanzerten Reiterei und der gepanzerten Infanterie eingerückt und ja, Dithmarschen heißt nicht umsonst Dithmarschen. Die haben es geschafft, die über eine schmale Straße zu führen und die sind in die Marschen rechts und links ausgewichen, um schneller voranzukommen. Mhm. Und sind dann halt im Schlamm stecken geblieben und von den Bauern her einfach mal komplett aufgerieben worden. Kann es sein, dass dein Mittelalter irgendwie nur aus Scheiße und Sumpf besteht? Ja, quasi. Also, aber müssen wir festhalten, also die freie Region Dithmarschen, die freie Bauernrepublik Dithmarschen hat noch weitere 59 Jahre bestanden nach der Schlacht. Und ja. Und ich glaube, daher kommt auch das Wort von der Schlammschlacht. Also in welchem Jahrhundert war das? Das war genau im Jahr 1500. Der 17. Februar 1500 war die Schlacht bei Hemmingstedt. Das ist tatsächlich sehr, sehr witzig, das nachzulesen. Ich finde es super. Also, okay, ja, das gilt dann gerade noch so als Mittelalter, okay. Ja, sollten sich vielleicht auch die Kanadier mal mit beschäftigen, falls der verrückte Orangemann bei ihnen einmarschieren möchte. So, also so kleines in Selbstverwaltung lebendes Land, nominal zu den USA gehörig, aber... Ich finde kleines in Selbstverwaltung lebendes Land für Kanada eine schöne Beschreibung. Oder? Also so, ich meine, wie viele Einwohner hat Kanada? Ich glaube, so in Einwohnerschaft ist das ein halbes Saarland oder sowas. Okay, ich hätte noch eine Geschichte aus Nürnberg. Hat es was mit Lebkuchen zu tun? Nein, aber im 15. Jahrhundert ist was passiert. Mhm. Und zwar gab es da einen reichen Nürnberger Kaufmann. Der wollte seine Tochter nur an den klügsten Mann in der Stadt verheiraten. Und der hat gesagt, sorry, aber ich bin leider schwul. Und dann hat er eine Prüfung generiert. Und zwar hat er den Bewerbern eine unmögliche Rechenaufgabe gestellt. Irgendwas mit durch Null teilen? Naja, und dann kam ein Typ und sagte, hallo, ich bin Foodblogger. Mhm. Ich esse gern Wurst. Und dann sagt er, nee, Söder, du kommst erst 500 Jahre später. Schön, ja. Ja, das ist ja auch Nürnberger. Hast du gerade behauptet, dass Markus Söder ein kleines Würstchen ist? Nein, ich habe gesagt, er kann Wurst essen. Ja, du hast doch gerade gesagt, dass er Nürnberger sei. Ja, ist er denn kein Nürnberger? Ist er nicht aus Nürnberg? Ich dachte immer, deswegen hat man dieses komische Museum da in Nürnberg gemacht, weil da quasi auch das Söder-Markus herkommt. Aber gut, einer der Bewerber lachte am Ende nur und sagte, naja, also ich kann es nicht lösen, aber ich kann die Tochter glücklich machen. Okay. Und durfte sie heiraten. Also mit anderen Worten, er wusste einfach seine Grenzen und wusste, er kann es nicht lösen. Alle anderen haben quasi gesagt, weiß ich nicht. Okay. Ja? Also mit anderen Worten, der kannte seine Grenzen. Das war der letzte Nürnberger, der seine Grenzen kannte. Alle anderen haben wahrscheinlich danach Größen. Also du siehst, das Mittelalter war voll von Scheiße, Sumpfgebieten und aber auch auf der anderen Seite sehr vernünftigen, trickreichen Menschen. Genau. Und Bibern. Die irgendwie auch Ja, genau. Also du hast irgendwie Sumpf, Fluss und Scheiße. Ja, also ich meine, also wir müssen tatsächlich mal eine Lanze fürs Mittelalter brechen, eine Lanze wegen Ritter und so. Jetzt bist du für die Dad-Jokes noch nicht zuständig. Ja, irgendjemand muss ja. Also ich finde, im Mittelalter wurde sehr viel kreative Denkleistung erbracht. Das muss man auch mal anerkennen. Ja. Also mehr kreative Denkleistung als, also ich würde, also mal so beispielsweise, ich möchte jetzt nicht sagen, dass beispielsweise Tino Chrupalla sonderlich dumm ist, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Tino Chrupalla und so einem mittelalterlichen Geistigen, der mir erklärt, dass Biber Fische sind, ich wüsste, wem ich eher die Bundesrepublik Deutschland anvertrauen würde. So viel dazu vielleicht. Ich stelle mir gerade die Frage, wann wurde das Biberessen eigentlich verboten und gab es damals schon eine Alice, die gesagt hat, ich lasse mir nicht meinen Biber verbieten. Keiner geht an meinen Biber. So, Freunde, jetzt habt ihr Bilder im Kopf, weil das kann ja auch was Zweideutiges sein. So, viel Spaß damit. Und das Zeilenende. Hallo. Erklärt euch jetzt noch, was es mit dem gefräßigen Wolf von Bamberg auf sich hatte. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss und wir hören uns wieder, wenn es heißt, Schland hat irgendwie Geschichte, aber irgendwie ist es nicht die deutsche Geschichte. Ja, also der gefräßige Wolf von Bamberg, das ist ein Märchen, das aber anders als das von den Gebrüdern Grimm. Es gab einmal einen gefräßigen Wolf in Bamberg und eine junge Dame mit roter Kappe namens Heidi machte sich auf den Weg Richtung Bundestag und wollte Brot und Wein dem Friedrich bringen, um ihn damit zu vergiften. Und der große böse Wolf wollte sie leider auffressen und sie lief dadurch aber sie hat das nicht mit sich machen lassen, hat den Wolf dann mit dem Brot und der Weinflasche der Vergifteten verprügelt. Konnte jetzt leider den großen bösen Friedrich nicht mehr vergiften und ist deshalb weiter, weil sie ja schon in der Übung war, weiter nach Berlin ist sie gezogen und hat Friedrich dann auf die Fresse gehauen. Das war das Märchen vom großen bösen Wolf in Augsburg. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.